In diesem Augenblick erschollen Schreckensrufe auf der Straße. »Ein Drache! Ein Ungeheuer! Rette sich, wer kann! Nein, nein, er hat schon ein Opfer!« Held Hünrik stürzte auf die Straße hinaus und alle anderen folgten ihm. Am Himmel flatterte etwas, das einer riesigen Fledermaus glich. Smerg. Und er hielt eine junge Dame fest, die aus Leibeskräften schrie. »Hünrik! Hilfe! Hünrik! Rette mich, mein Held!« Dann war es vorüber. Hünrik hatte bereits seinen schwarzen Hengst aus dem Stall geholt und stand in einer der Silberfähren, die zum Festland fuhren. »Schneller!« hörte man ihn dem Fährmann zurufen. »Ich gebe dir, was du willst, aber mach schneller!« Bastian murmelte. »Ich hoffe bloß, ich habe es ihm nicht zu schwer gemacht.« Atreo sah ihn an, dann sagte er leise, »Wir sollten vielleicht auch aufbrechen.« »Wohin?« »Durch mich bist du nach Phantasien gekommen. Ich denke, ich sollte dir nun auch helfen, den Rückweg zu finden. Du willst doch sicher irgendwann wieder in deine Welt zurückkehren, nicht wahr?« »Oh, daran habe ich bis jetzt noch gar nicht gedacht. Aber du hast recht, Atreo. Ja, natürlich, du hast ganz recht.« Als Atreo sich ein wenig später auf den Rücken seines Glücksdrachen setzte, fragte er Bastian, »Wolltest du nicht auch auf Fuchur reiten?« »Bald, jetzt wartet eine Mauleselin auf mich, wenn unsere neuen Reisegefährten sie mir als Reittier überlassen sollten. Ich habe es ihr versprochen.« Und während bald darauf eine Barke mit Bastian und den drei Rittern ablegte und sich von der Silberstadt entfernte, klang noch lange über die bitteren Wasser des Tränensees Murhu das Freudengeschrei der alten Jicha. Was übrigens Held Hünrik betrifft, so gelang es ihm tatsächlich, nach Morgul zu kommen und Smerg zu besiegen. Doch er brachte Oklamar zu ihrem Vater zurück, obwohl sie jetzt gern bereit gewesen wäre, ihn zu heiraten. Er wollte sie nicht mehr. Doch das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden.